Bull. Den Namen hat mir mein Alter gegeben, als ich klein war. Das ist das Einzige, was er mir gegeben hat. Danach war er weg. Auf Nimmerwiedersehen. War mir egal. Johns Alter hockte da noch zu Hause rum. Bei uns immer dasselbe. Mom quatscht von Starbucks und Sam von seinem dämlichen Widerstand. Und dann geht eines Tages etwas los. Du weißt nicht, dass es losgeht. Es ist alles wie immer. Die Hitze treibt dir morgens den Schweiß auf die Haut. Die Grillen kreischen. Der Alte hockt auf der Veranda im Schaukelstuhl. Vor Gericht. Hörspiel von Doris Gierke. Musik Frank Stöckle. Was will er schon geahnt haben? Also er quasselt und quasselt immer dasselbe. Komm ruhig raus, Red Bull. Wird dir doch drin sowieso zu warm. Du hättest mich ja auch auf die Veranda schieben können. 40 Grad im Schatten werden wir haben. Die Hitze bedeutet Unheil, ich hab's im Gefühl. Irgendwelche Pläne für den Tag? Rosa Parks hatte einen Plan. Sie hat sich nicht aus Versehen. So ging es weiter mit dem Gequatsche vom Widerstand. Und wie sie den schwarzen Busboykott organisiert haben und zum Schluss alle Bus fahren durften. In Montgomery, Alabama. Sei endlich still! Oder erzähl dir die Geschichte, weshalb du blind bist. Waren wohl weiße Männer, die dir die Augen ausgeschlagen haben. Und erzähl mir nicht, dass du weißt, was geschehen wird. Hey, riechst du den Müll? Den kannst du riechen, was? Und er soll die Bretter an der Veranda wieder annageln, anstatt mit dem weißen Dreck in der Gegend herumzulungern. Und dann kam er. Und so hat er denn Ferien. Der weiße Dreck. John kam immer erst, wenn Mom ihre roten Bermudas in die Schrottkiste gepflanzt hatte, mit der sie zu ihren geliebten Starbucks unterwegs war. Ist sie weg, ne? Schläft da der Alte? Na, was hast du denn heute wieder drauf, alter Mann? Lass ihn in Ruhe, John. Er hört nicht mehr auf zu quatschen, wenn man ihn anstößt. Deine Alte sollte ihn nicht immer auf dieselbe Stelle schieben. Er wird durchbrechen und bei den Ratten landen. Kann man hier reden? Ja, siehst doch, dass Sam pennt. Mein Alter ist weg. Die haben ihn abgeholt. Und? Hat er seine Moosspritze mitgenommen? Quatsch! Wo der hin ist, werden sie ihm gerade erlauben, die Ballermänner mitzunehmen. Vielleicht hätte ich ja den Revolver von meinem Alten gleich mitnehmen sollen. Eichhörnchen schießen. Sam würde vielleicht was in die Höhe fahren. Ja? Ja, wird erledigt. Okay, ich komme. Los, beweg dich, es gibt zu tun. Etwa wieder zu dieser Bruchbude, die mal ein Kino gewesen sein soll? Ehrlich, Mann, da drin stinkt's nach Drogen, dass man sich wundert, warum die Picks nicht auf die Idee kommen, mal nachzusehen. Diesmal geht's nach Chinatown. Läuft eine Party, wo denen der Stoff ausgegangen ist. Ausgerechnet Chinatown. Wo Mom da vielleicht gerade bei den Starbucks angekommen ist. Gut, machen wir einen Bogen um Starbucks. Aber das sage ich dir. Wenn wir wegen ihr den Auftrag verpassen, kannst du mich gleich ins Sarg legen. Weil ich nämlich vor Hunger gestorben bin. Mein lieber Mann. Marmoreingang, Spiegel an den Wänden. Da würden die uns doch sonst gar nicht reinlassen. Jetzt haben sie aber. Wenn die nicht bald kommen, breche ich hier zusammen. So schnell verhungert man nicht. Komm, drück nochmal. Ich sah ihn im Spiegel, wie er da stand, vor dem Kerl im Seidenhemd und Designer-Jeans. Es wurde wirklich Zeit, dass John was zu essen kriegt. Er war mein Freund und Hunger haben ist Mist. Ich war froh, als er mir unten auf der Straße die 20 Dollar zeigte. Damit sind wir dann frühstücken gegangen. Die Diner sind cool, ey. Guck dir mal den Haufen Pfannkuchen an. Mann, warum dauert das so lange? Hey, schau mal den hier. Ist ein Smith & Wesson, was da in seiner Hose steckt. Oh Mann, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Wegen der Kanone? Quatsch. Habt ihr doch gesagt, dass wir jetzt selber welche haben. John kriegte sein Essen und aß Pommes frites und gebratene Kartoffeln, und Maisbrei und Pfannkuchen. Und die Butter da drauf war groß wie ein Hühnerei und er klatschte sich Ahornsirup obendrauf und aß noch die Reste von Eiern und Schinken von meinem Teller. Irgendwann ist John abgehauen. Und ich ging zurück und legte mich in die Hitze unter der Veranda und hörte das Gebrabbel von Sam. Wenn sie klug wäre, würde sie dem Jungen, den sie weißer Dreck nennt, zu essen geben. Vielleicht könnte sie damit das Unglück verhindern, von dem ich weiß, dass es kommen wird. Als du klein warst, hast du mir zugehört, Red Bull. Wir bedienen keine Neger. Woolworth, weißt du noch? Bis die vier Studenten kommen und sich nicht vertreiben lassen. Wollte ein Nigger Kaffee haben. Hat er nicht bekommen. Auf dem falschen Stuhl gesessen. Hat sich schlecht benommen. So sieht der weiße Dreck aus, so. Wie in der Cafeteria bei Woolworths. Lesen, Nigger, bevor du unter Menschen gehst. Siehst du nicht, was da steht? Für Nigger verboten. Auf die hätte weißer Dreck besser gepasst als auf deinen Freund. Er hat denn den schwarzen Affen gezeigt, wie man richtig herum auf dem Barhocker sitzt. Bleib heute ab zu Hause. Heute Abend und morgen Abend. Wie schmutziger Schaum wurde er hochgespült. Der weiße Dreck. Schwarze Affen. Schick John sofort nach Hause, Red Bull, wenn er die Waffen mitbringt. Schick ihn weg, bitte. Da kommt deine Mutter vom Putzen. Pass mal auf, gleich wird sie fragen. Junge, nicht da. Damit kann man mir die Tüten tragen. Ich bin mitgefahren, das Zeug einkaufen, das wir zum Essen brauchen. Und sie redete wie immer, immer dasselbe. Sam und Mom, immer dasselbe. Mama! Ah, ist das heiß! Darfst ruhig öfter mal mitfahren. Hör nicht auf Sam, Red Bull. Putzfrau. Ich bin ein Starbucks-Mensch. 62 Läden im Gebiet von Washington. Und den 10 kannst du vom Fußboden essen, wenn sie morgens um 8 aufmachen. Da hat nämlich Mom Spencer sauber gemacht. Ich weiß, was ich Starbucks schuldig bin. Verdammt! Beweg dich da vor mir. Starbucks. Von Guatemala bis Guinea, von Mexiko bis Äthiopien suchen wir mit unvergleichlicher Leidenschaft unsere Kaffeebohnen. Direkt bei den Bauern rösten wir die ersten Proben. Und wenn wir da schon wählerisch sind, dann sind wir geradezu fanatisch beim Rösten in der Fabrik. Starbucks-Röstung erschließt den verborgenen Zaun. Kann der Idiot da nicht anzeigen, wo er hin will? Da hast du's. Idiot! Deinetwegen werden wir hier rumstehen. Arbeit haben. Und bei Starbucks arbeiten dürfen. Das nenne ich zweimal glücklich. Habe ich alles dem alten Mann auf der Veranda schon 100 Mal erzählt. Aber er will's immer wieder hören. Nicht die Starbucks-Geschichte, aber die Geschichte von den 3 jungen Leuten aus unserem Coffeeshop in Georgetown. Wie liebt er? Ist einer von unseren Leuten dabei? Fragt er. Und ich sage, Herrgott, geht's endlich weiter und dann kommt mir der Idiot noch in die Quere. Und was für einer, sage ich. Heißt Emory. Ich wusste genau, was sie denkt. Schwarze dass ich in den Ferien einen Job haben sollte und mich in der Schule anstrengen und den ganzen Scheiß. Musik studieren. Und heimlich betet sie. Deshalb lieber Gott, lass meinen Sohn nicht bei dem letzten Bruch im Viertel dabei gewesen sein. Ja, Ja, so beten alle schwarzen Mütter. Und bestimmt sogar die paar Weißen, die in unserer Gegend wohnen. Bloß die von diesem Supertypen Emory nicht. Und von Katie und David, die bei Starbucks in Georgetown arbeiten. Abends habe ich John abgeholt. Das Autowrack vor Johns Bruchbude wollte sein Alter ausschlachten. Das konnten sie ja nun erstmal vergessen. Sah aus wie John, was da drin lag. Hey! Hey! Seit wann schläfst du denn in der Blechkiste, hä? Seit meiner alte Nachts Besuch hat, Mann. Hier. Willst du mal sehen? Komm her. Ich sehe nichts. Da soll da was sein. Fass mal in das Loch da. Und? Mann! Gleich zwei Knarren! Revolver und Pistole. Und beide geladen. Der Alte hat sie ihr versteckt, bevor sie ihn abgeholt haben. Sind die hier denn sicher? Hey, was machst du, wenn deine kleinen Brüder die Dinger finden? Du solltest sie verkaufen, Mann. Bist du verrückt, Mann? Ich verkaufe die, erschieß mich und nehme meiner Leiche das Geld wieder ab. Nee, die verkaufe ich nicht. Sowas kann man immer brauchen. Und bei uns wären sie sicher. Mom geht nicht unter die Veranda, wegen der Ratten. Und Sam ist blind wie ein Maulwurf. Und mein Büro piept. Ja? Der Mann, wo wir gestern waren. Aufgelegt. Er hat gesagt, das Zeug war nicht in Ordnung. Und? War es nicht in Ordnung? Das war eine blöde Frage. Ich hatte sein Gesicht gesehen. Weiß wie eine Wand. Er hatte das schon mal gemacht. Da haben sie ihm nichts getan. Naja, nichts ist vielleicht zu viel gesagt. Und sie haben gesagt, ein nächstes Mal wird es für ihn nicht geben. Sie wollten $200 von ihm. Sonntag. Da dachte ich noch, John wird schon was einfallen. Ja, jedenfalls haben wir uns erstmal die Kanonen unters Hemd gesteckt und sind in die Fabrik. Ach nee, seht mal, wer da kommt. Na, John, hast du deine Babys versorgt? Oder müssen die mal wieder einen großen Zeh lutschen? Halt deine Schnauze, Baby Laredo. Oder willst du eins drauf? Hey, lass ihn. Ist viel zu heiß. Es gab ein Problem. Mein Alter ist im Knast. Eher singt Puff Daddy im Kirchenchor, als dass ein Weißer in den Knast geht, Kleiner. Hör auf davon, John. Müssen doch nicht gleich alle wissen, dass du die Kanonen hast. Was hat er denn verbrochen, dein Alter? Deine kleinen Schwestern von acht? Täusche ich mich oder liegt eine Klapperei in der Luft? Los, klappt euch, los doch. Könnt ihr nicht mal euren kleinen Bruder sagen, er soll die Schnauze halten? Mischt sich in alles ein. Bloß weil er weiß, dass sie ihm sowieso nichts tun, oder was? Ach, lass ihn einfach in Ruhe. Er ist ein bisschen plemplem seit der Sache mit Zwillingen. Wer ist hier plemplem, hä? Komm, John, wir hauen ab. Wer Lust hat, kann ja mitkommen. Ist doch sowieso nichts los hier heute. John ist mitgekommen. Hatte auch keine Lust auf eine Klopperei. War wirklich zu heiß. Und so ein Typ ist er auch nicht. John schlägt sich nicht gern. Er sagt, es kommt, weil sein Alter ihn früher windelweich geschlagen hat. Deswegen kümmert er sich auch um seine kleinen Brüder. Es war aber nichts los auf der Straße und wir sind zu uns. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Spät bist du gekommen und bringst ihn mit, Red Bull. Habt ihr euch an die Polizeisirenen gewöhnt? Kann man sich an die Männer mit den weißen Kapuzen gewöhnen? Strange fruit hanging. Wovor wirst du eines Tages Angst haben, Red Bull? Keine Rede mehr von der Freiheitsfahrt nach Birmingham. Fahr weiter. Feuer, wir verbrennen. Fahr weiter, schnell. Weiße Niggerhuren. In Birmingham hatte der Mob 1000 Köpfe und 2000 Arme. Unsere Leute gaben erst auf, als einer von ihnen brannte. Deine Mutter ist dumm, weil sie weißer Dreck sagt. Der Armut ist es doch egal, ob einer eine schwarze oder weiße Haut hat. Ich weiß nicht, was er wollte. Vielleicht wollte er uns Angst machen. John ist mein Freund. Seine Mutter ist eine Schlampe. Er muss sich um die Kleinen kümmern, jedenfalls so gut er kann, hat er gesagt. Ich habe ihn und die Kanonen bei uns unter der Veranda versteckt. Sag mal, du zitterst ja. Es ist verdammt kalt hier unter eurer dreckigen Veranda. Aber jedenfalls ist es ein sicheres Versteck. Und was willst du jetzt machen? Ja, Sonntag um 12 haben sie das Geld. Oder sie legen mich um. Für so ein bisschen Kohle? Mann, $200. Wo soll ich die hernehmen? Ich bin tot, Mann. Begreif das doch endlich. Ich bin tot. Ich habe keine Ahnung, wer ich so viel Kohle nehmen soll. Kein bisschen Ahnung. Und wenn wir genug darüber nachdenken, dann wird uns schon was einfallen. Nee. Scheiß Angst, wie? Sei still. Wer ist das, Mann? Scheiße, das ist immer. Jetzt müssen wir uns wieder ihr endloses Gequatsch anhören. Hey, Sam. Hm? Du hast gar nicht was zu essen. Ah. Ach, puh. Eine Hitze. Du sagst es. Also diese Katie. Auch wenn ich dir es schon 100 Mal und noch öfter erzählt habe. Immer die erste und immer die letzte im Coffeeshop. Von der könnte Red Bull lernen. Hm. Ein Schuss frisch gezogener Espresso in den Pappbecher. Sogar für die Tochter des Präsidenten hat sie ihn schon zubereitet. Den wunderbaren Kaffee Latte. Für die Tochter des Präsidenten. Und? Was war, Sam? Als Chelsea ihr Geld vergessen hatte. Unsere kleine Katie greift ohne zu überlegen in ihre... Sag mal, hörst du überhaupt zu, Paps? Mach mal einen Punkt, Mom. Sei nicht dumm. Erzähl lieber von Emery und David. Was macht die Musik? Sag mal, hast du David wieder zur Bank mitgenommen? Würde mir gut gefallen, wenn Red Bull bei Katie arbeitet. Unser Baby David hat Charme. Weißt du, was er zu mir gesagt hat, Sam? Weißt du's? Möchten Sie, dass ich Ihnen Ihre Tasche trage, Miss Mom? Ach, Paps. Hm? Ich bin so traurig. Freue dich doch, dass du die drei kennst. Du hast gut reden. Was das wohl für eine Freude sein soll. Ich komme nach Hause, red ein bisschen mit dir und dann heißt's warten und warten. Ich weiß schon. Ich werde wieder einschlafen, bevor der Junge zu Hause ist. Ach, die Arbeit ist eben nicht leicht. Und fürs Wachbleiben gibt mir keiner was. Und dir will ich mal was sagen, Paps. Ich habe keine Lust, dass du mich dumm nennst. Das habe ich satt. So. Du kannst ja mal sehen, wie du ohne die dumme Mom zurechtkommst. Sie ist einfach ins Haus gegangen. Und wir hockten immer noch unter der Veranda und kriegten umsonst was erzählt. Eine halbe Stunde schnarcht sie. Dann wird es ruhiger. Das wäre die Zeit, wo man selbst schlafen könnte. Wie wohl Emery nach Hause kommt. Wenn Red Bull wie Emery wäre, dann würde er jetzt auf der Veranda sitzen und Saxophon üben. Und dann ab zur Howard University. Stattdessen rumort er mit diesem Weißen unter der Veranda hier herum. Und ich kann nicht nachsehen, was sie dort tun. Mom hört nicht auf das, was ich sage. Die Freiheitsfahrer von Birmingham haben aufgegeben, weil sie am Leben bleiben wollten. Aber andere haben weitergemacht. Zu Hunderten wandern sie ins Gefängnis, ohne Wasser, unter glühenden Metalldächern. Als junger habe ich's gesehen. Holz aufgeschichtet. Der schwarze Mann an Händen und Füßen gefesselt. Sie werfen ihn in das brennende Holz. Sie stehen um das Feuer und lachen. Sie werden mich dazu werfen, wenn sie mich entdecken. Nicht einmal jetzt als alter Mann und blind will ich daran denken. Ich höre euch, Red Bull. Unter der Veranda hockt ihr. Ich hab Angst um dich. Hör so. Es wird ein Unglück geben, wenn ihr doch bloß zuhören würdet. John hat unter der Veranda geschlafen. Ich bin in mein Bett geschlichen und am nächsten Morgen haben wir gewartet, dass Mom losfährt. Und dann ist mir das mit dem Fog-Festival eingefallen. Es war meine Idee, aber John war gleich einverstanden. Er hatte nicht gut geschlafen, vor Angst, glaube ich. Und es ist ihm auch nichts Besseres eingefallen. Wie weit ist das eigentlich, Mann? Bei dieser Affenhitze sollten wir still irgendwo abhängen und die Luft anhalten. Ja, klar, und warten, dass da jemand $200 vorbeibringt. Sam meint, beim Folkfestival suchen sie ihre Wurzeln. Keine Ahnung wie, aber sie kommen deshalb von überall. Mit Musik und so. Sam wollten sie auch dabei haben. Aber er will nicht. John, du siehst vielleicht aus. Und wie sehe ich aus, Mann? Wie der Tod auf Latschen, wenn du es genau wissen willst. Sehr witzig. Dir sitzen sie ja nicht im Genick. Was sollen wir da überhaupt? Kann doch sein. Da steht irgendwo eine unbewachte Kasse rum. Oh, happy day. Oh, happy day, yeah. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Siehst du die Mississippi-Jungs? Nachts möchte ich denen nicht begegnen. Übel. Warum sehen die eigentlich alle so aus, als ob sie keine Lippen und keine Zähne haben? Ist vielleicht der Grund, warum sie sich nachts Kapuzen überziehen und Nigger verbrennen. Hey, John, ich rede mit dir. Was ist denn los? Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Dicke, kreischende, stampfende Nigger. Und John ganz weg von ihrem Geschrei. Hey Mann, ich zerbreche mir den Kopf und du lässt dich erleuchten. Bist ja wie Mom. Oh, happy day. Ist doch scheiße, das alles. Hey, das hört sich doch cool an. Na klar, frag sie doch mal, ob sie dir $200 geben. Komm, lass uns hier. Wir gehen ins Blueszelt, vielleicht klappt's ja da. They call it Stormy Saturday, they call it Stormy Saturday Blues. They call it Stormy, they call it Stormy. Guck mal, es gibt eine Fotoausstellung an die hier im Zelt. Kannst du sehen, dass der Blues schwarz ist? Und auf der Bühne weiß. Typisch. Los, komm, lass uns abhauen. Komm, mach schnell. Hey Mann, was willst du denn da am Boden rum? Ich hab mal eine Katze gesehen, die eine Maus gefangen hatte. Wie die das eben so machen. Bisschen reinbeißen, bisschen laufen lassen, bisschen reinbeißen, bisschen laufen lassen. Die Maus schon halb tot und verrückt vor Angst. Die fing einfach an, ein Loch zu buddeln. Obwohl jeder sehen konnte, dass sie überhaupt keine Chance mehr hatte. Und Kraft auch nicht. Kratzte einfach auf dem Boden rum. Und die Katze saß da und sah zu, bis sie wieder Lust hatte zum Reinbeißen. So sah John aus, wie er darum gekratzt hat. Da unten am Zelt. Wie die halbtote Maus. Was war denn los, John? Na, red schon, hier hört uns niemand. Der Typ war drin, der das Geld von mir haben will. Er hat mich angegrinst wie Joe Black persönlich. Komm, nix wie weg hier. Scheiß Fork Festival. Na, glaubst du, mir macht es Spaß, zwischen hüpfenden Niggern und Ku Klux kleinen Typen herumzuwandern, wenn man jemanden dabei hat, der hinter jedem Zelt seinen Mörder wittert? Lass du dir doch zur Abwechslung mal was einfallen. Hey, Nimm ab. Sag mal, träumst du? Ja. Okay. Oh, oh, okay. Und? Sag schon, hast du einen Auftrag? Wieso amüsierst du dich auf dem Folk Festival, wenn du uns $200 schuldest? Und dann fragt er, ob ich den gesehen habe, den sie neulich wegen 50 an seine Haustür genagelt haben. John, denk nach. Wen kennst du? Was ist denn mit dem Kerl, der manchmal bei deiner Mutter war? Der, der nicht wiedergekommen ist? Die haben den wirklich an seine Haustür genagelt. Was? Der Kerl? Meinst du? Ja, weißt du noch, wo der wohnt? Sie hat dich doch mal hingeschickt. Der mochte dich, hast du jedenfalls gesagt. Klar, Mann, das könnte ich versuchen. Aber das mache ich lieber allein. Der mag keine Nigger, was? Du meinst, wenn ich dabei bin, dann... Ey, was soll ich denn machen, Mann? Der Kerl war nicht da. Und John wurde von seiner Alten rausgeschmissen. Und er jammert dauernd, sie werden mich umbringen, sie werden mich umbringen. Ja, ich habe ihm vorgeschlagen, dass wir in die Fabrik gehen. Bloß um ihn zu beruhigen. Und plötzlich, unterwegs... Hey, guck mal da drüben. John, glotz nicht. Da, drüben. Ich habe John hinter einem Baum gezogen. Und dann haben wir alles mit angesehen. Wir wussten, dass der eine Laredo-Zwilling schon eine Weile verschwunden war. Seine Brüder brachten ihm heimlich was zu essen in das Kellerloch nebenan. Sie sind nämlich alle zusammen an dem Bruch beteiligt gewesen. War ein Zufall, dass gerade der Kleinste geschossen hatte. Mann, das sind Hunter. Wer ahnt denn, dass die so schnell die Hunter auf ihn ansetzen? Es sind drei. Den möchte ich nicht in die Hände fallen. Nicht mal der dicken Weißen in roter Schurf. Guck dir den Arsch an. Der sprengt dir gleich die Hose. Sie hat ein Gewehr. Und der andere weiß einen Revolver. Die holen den kleinen Laredo aus dem Keller. Hast du gesehen, die Säcke tragen Handschuhe. Sam sagt, das machen sie immer, wenn sie Schwarze jagen. Sie wollen sich nicht die Hände dreckig machen. Da! Da kommt er aus dem Keller. Wirklich, der kleinste von den Laredos. Guck dir an, wie seine Hände zittern. Schön hochhalten, Kleiner, sonst schießt der Onkel. Kannst du dir vorstellen? John! John! John, der hat was vor! Der ist verrückt, der will abhauen! Die haben doch Waffen, Mann! Klar schießen die. Die müssen doch schießen. Er wollte abhauen, Mann. Das ist das erste Mal, dass die Hunter unterwegs sind. Sam sagt, seine Alten haben von dem Hunter Geld für die Kaution geliehen. Der Hunter gibt das Geld, du wirst nicht eingebuchtet und erscheinst pünktlich zur Verhandlung. Der Hunter kriegt seine 10%, alles okay, sagt Sam. Bloß Mist, wenn einer nicht erscheint. Hunter finden jeden. Er ist tot. Mausetot. Ich muss weg hier. Vielleicht sollte ich mich stellen. Die kriegen dich, drinnen und draußen. Du brauchst $200, alles andere ist Shit. Eastern Market. Da habe ich früher mal gearbeitet, als Austräger. Ganz nette Leute. Alter Mann und seine Tochter. Handeln mit Büchern, so altes Zeug. Die könnte ich fragen. Spinnst du? Du hast nicht mal mehr 2 Tage. Wenn sie dir jedes Mal $1 geben... Ob sie mir Geld leihen, meine ich. Wir sind hingegangen und der Laden war zu. Scheiße, verrammelt. Weil Wochenende ist oder weil die inzwischen pleite gegangen sind. John, hör auf. Da ist eh nichts zu holen. John, los, hör auf, komm. Da drüben die Picks, los, runter. Gut, dass die vorbeifahren. Hätte noch gefehlt, dass die anhalten und das Zeug in meiner Hosentasche finden. Wieso? Ich denke, die geben dir keinen Stoff mehr. Na, die nicht. Aber vorhin, bevor wir uns getroffen haben, hat mir einer was gegeben. Kann ich wissen, dass auf dem Festival der Typ rumhängt, der mir keine Chance für einen guten Deal lässt? Es war nur ein Versuch. Ich dachte eben, ich sollte John zwischendurch mal auf andere Gedanken bringen. Man hat keine Ideen, wenn man Angst hat. Sag mal lieber, was wir jetzt machen sollen. Wir wollten doch in die Fabrik. Ja, meinetwegen. Also sind wir in die alte Fabrik. Nachdenken. Unterwegs stank es einmal nach toter Katze. Und weil uns weiter nichts einfiel, haben wir in der leeren Fabrik Steine auf die Ratten geworfen. Und? Deine Idee? Ist dir was eingefallen? Moment mal, habe ich was von der Idee gesagt? Wir könnten mit den Laredos reden. Sie fragen, was sie machen, wenn sie schnell $200 brauchen. Die kommen bestimmt noch und geben mit der Hunter-Geschichte an. Wenn die was wüssten, würden die sich die Dollar selber holen. Hast du die Ratte gesehen? Frech, fett und ohne Sorgen. Wieso kommen die eigentlich nicht, die Laredos? Na, vielleicht warten sie ab. Irgendwer hat das Gerücht verbreitet, dass es gefährlich sein könnte, sich mit dir sehen zu lassen. Vielleicht war... Halt's Maul! Was ist los? Ach, steckst du in der Scheiße oder ich? Komm, hau doch ab, wenn sie mit mir nicht passt. Komm, komm! Geh deinen alten Schaukel. Na los, los, los, los. Hau ab. Da könnte Feuer sein. Könnte aus eurer Gegend kommen. Los, lass uns nachsehen. Soll ich dir mal was sagen? Es ist mir scheißegal, wo das Feuer ist. Sollen sie doch alle abbrennen. Lass uns hingehen, los. Muss ja nicht bei euch sein. Vielleicht treffen wir wen. Hier taucht doch eh keiner mehr auf. Sein, dass das, was da brennt, letzte Nacht noch dein Zimmer gewesen ist? Bloß gut, dass wir die Kanonen mitgenommen haben. Um das Wrack ist es nicht schade. Schau dir mal das Haus meiner Alten an. Brennt wie eine Riesenfackel. Nix wie weg hier, bevor die mich entdecken. Soll doch der Kerl beim Löschen helfen, der letzte Nacht bei ihr war. Los, komm, wir gehen zu dir. Jetzt? Geht nicht. Mom kommt vor der Arbeit. Lass uns lieber warten, bis sie schläft. Warten, bis es zu spät ist. Außerdem habe ich Hunger. Ich kenne einen Schuppen, wo verrückte Weiße und Latinos zum Tango-Tanzen hingehen. Der Wirt ist in Ordnung. Wenn die Leute vor lauter Tango-Tanzen ihre Teller nicht leer essen, kriegt man die Reste. Worauf warten wir noch? Siehst du? Man kann sie durchs Fenster beobachten. Alle in Schwarz. Dünn wie Bohnenstangen. Und die Frauen in Hosen. Sieht schön aus. Mit der Glitzerkugel an der Decke. Und? Holst du was zu essen? Ich bin reingegangen. Und hinterher hatten wir eine Tüte mit Essen. Auch wenn es nicht ohne das übliche Na, Nigger, mal wieder Hunger und ich selber Nigger, was gibt's denn heute abging. War mir egal. Später sind wir zu uns nach Hause gegangen und kaum waren wir unter der Veranda, kam Mom. Komisch. Da stimmt was nicht. Sonst kommt sie auf die Veranda und jammert über ihre kaputten Hände, nachdem sie Hey Paps gesagt hat. Sie ist einfach reingegangen. Hey, Mom! Tochter! Sie hat den Fernseher angemacht. Ob die vielleicht schon was über das Feuer bringen? Keine Ahnung. Was ich könnte zu ihr. Sonst hockt sie erstmal eine Stunde mit Sam zusammen, wenn sie nach Hause kommt. Aber ich tue es. Sieht aus, als hätten sie sich gestritten. Ich sitze. Jetzt hör dir das an. Er redet wieder mit sich selber. Er kann einfach nicht und anders. Warte. Und denke an den Sommer, der so heiß gewesen ist. Wie dieser. Dann. Fühle ich den Schweiß in meinen Handflächen. Und der kommt nicht nur von der Hitze. Und meine Knie zittern so wie jetzt. Dann ist es zu spät. Die Gedanken an den Mordsommer zu verscheuchen, an den Brandsommer von... Redet der immer noch. Hörst du doch. Mississippi. Ja, wenigstens ist der Fernseher jetzt aus. Ich wünschte, ich hätte nicht den verbrannten Körper gesehen. Meine Hände und meine alten Knie wären jetzt viel ruhiger. Weshalb ist es so still hier? Hat sie mich vergessen? Ist die Nacht so schwarz, dass man sie nicht von einer schwarzen Haut unterscheiden kann? Ich höre dich, Red Bull. Du bist nicht allein. Was hat denn das zu bedeuten, dass ihr jetzt auch nachts zusammen seid? Suchen die euch? Was habt ihr denn bloß getan? Kommen die euch holen? schläft, aber irgendwas stimmt nicht. Scheiße. Und jetzt? Ich dachte, wir ziehen noch mal los. Ich kann ja nicht rumsitzen und warten, Mann. Ist doch egal. Sam schläft. Außerdem sieht er nichts. Los, komm. Hey, John, die Revolver, die bleiben hier. Warte. Lass die Pix vorbei. Da hat's irgendwo einen Bruch gegeben, der groß genug ist, die ganze Truppe in Bewegung zu setzen. Schade, dass wir nicht dabei waren. Wenn man's richtig anfängt, ist sowas praktisch ohne Risiko. Vorbestellte Ware? Sichere Abnehmer? Wir waren aber nicht dabei. Ich habe keine Lust mehr, in der Gegend rumzulaufen. Sam ist auch aufgeregt, glaube ich. Red Bull! Psst, lass ihn. Hey, der beruhigt sich wieder. Hey, John! Hey. Bist du verrückt? Steck den Revolver weg, John! Es ist Sam! Es sieht nichts! Ich komm euch holen, ja? Ich weiß doch gar nicht, dass wir hier sind! Der Alte ist mir unheimlich. Kommen Sie euch holen! Warum muss er da rumschleichen? Ich ertrag das nicht. Bist du verrückt, Mann? Du wolltest auf Sam schießen! Hättest du wirklich geschossen? Keine Ahnung. Klar, Mann. Wenn er uns entdeckt hätte, hätte ich doch müssen, oder? Ich glaube, mir ist was eingefallen wegen der 200 Dollar. Und? Wenn du mitmachst, könnte es klappen. Na, aber ohne die Dinger da. Doch nicht zum Schießen, Mann. Nur, dass die sich schneller bewegen. Von wem redest du eigentlich? Na, diese Starbucks-Leute, von denen deine Mutter immer quatscht. Dieser Emery. Du weißt schon. Saxophon. Und die kleine Katie. Und die haben doch selber nichts. Meinst du, die würden bei Starbucks arbeiten, wenn sie Geld hätten? Die doch nicht. Aber Starbucks. 200 Dollar. Für Starbucks ist das doch nichts. Was glaubst du, was die den Tag über einnehmen? 200 Dollar. Den Rest können sie ja gern behalten. Bei Starbucks arbeite ich in meinem Freien. Direkt am Schaufenster. Ehrlich, ich habe keine Lust, in einen von diesen Babyknästen zu verschwinden. Ich glaube kaum, dass am Sonntagabend in Georgetown noch viele Leute auf der Straße sind. Und wenn die spuren, sind wir in 3 Minuten wieder draußen. Wir binden uns was vors Gesicht. Überleg doch mal. Ich gehe erst mal schlafen. Und du steckst die Waffen wieder weg und sei still. Nicht, dass Mom dich hier entdeckt, bevor sie morgen früh in die Kirche geht. In der Nacht habe ich von Starbucks geträumt. Und wie mir Emery und David, irgendeiner jedenfalls, mit dem Revolver unter der Nase rumfummelt. Und im Traum kam dann noch Mom und quatscht von diesen dämlichen Babyknästen. Hey, wach auf. Sie ist weg, Mann. Vielleicht kommt sie schnell zurück. Wach doch auf, Mann. Ich denke, die soll mich ja nicht sehen. Wie spät ist es? Oh Mann, habe ich einen Mist geträumt. Mom ist weg? Hey, die Beterei dauert mindestens 2 Stunden. Und? Wie war die Nacht? Sag mal, kann es sein, dass du stinkst? Haha, lieg du doch mal zwischen Gerümpel und warte, dass die Ratten angreifen. Ach, hör mal, so viel besser als bei uns unter der Veranda war dein Zimmer zu Hause aber auch nicht. Na los, komm, wir brauchen was zu essen. Das ist Sam, der da rumort. Hat wohl keinem, der ihm in die Klamotten hilft. Sieht so aus, als wäre Mom gegangen, ohne sich um ihn zu kümmern. Das ist nicht in Ordnung. Sei mal still. Dass sie in die Kirche geht und ihrem alten Vater vorher nicht mal Guten Morgen sagt. Und ihn auch nicht fragt, was er zum Frühstück will. Deine Mutter betet für dich, Red Bull. Ich will mit ihr reden, wenn sie kommt. Zu zweit ist die Angst leichter auszuhalten. Sie reden. Immer öfter. Sie reden. So viel Feuer. Weiße Männer haben Brandsätze in die Hütten der Schwarzen geworfen. Wir krümmen uns, wenn wir brennen. Und das Vieh aufgedunsen, das Fell abgesenkt, die Zähne gebleckt. Rauch steigt aus den Schädeln auf. Nichts stinkt furchtbarer als Hass. Ich will zu zu ihr sagen? Es tut mir leid, Mom, wenn ich dich gekränkt habe. Setz dich zu mir und erzähl mir von Katie, von Emory und David. Verzeih mir. Wir haben beide nicht gut geschlafen. Es ist zu heiß. Ist ja vielleicht auch keine gute Zeit zum Schlafen, wenn der Sohn einen Weißen mitbringt, der unter der Veranda liegt. Ich nehme die Tüten mit dem Essen, du kannst die Waffen holen. Weißt ja, er sieht dich nicht. Und dann bloß weggehen. Ich weiß noch, dass ich mich umgesehen habe, als wir gingen. Da habe ich Sam gesehen, wie er sich am Geländer entlang tastete. Sah aus, als hätte er seine Hose verkehrt rum angezogen. Wir sind Richtung Anacostia. Irgendwann kamen wir durch einen Park und ich war froh, dass John unter einem Baum stehen blieb. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Wir bleiben hier, ich hau mich ins Gras. Ah, wenn ich nur noch was zu essen hätte. Eingriff in die Tüte, du hast was. Aber zieh nicht aus Versehen eine Knarre raus. Das könnte die Hispanics da drüben auf dumme Gedanken bringen. Glaubst du, die haben Geld dabei? Ich glaub nicht, dass die Leute zum Picknick viel Geld mitnehmen. Und dann, sieh dich doch mal um. Wie viele Picknickhaufen sitzen da? Na? Mindestens 10. Der Park ist voll davon. Was glaubst du, wie gern die ein kleines Verdauungsrennen veranstalten? Und was hat der Dicke daneben sich liegen? Ist das eine Waffe oder ein Spielzeug? Schon gut, war ja nur so eine Idee. Ich glaube, ich schlafe erst mal eine Runde. Wir sind beide eingeschlafen. Und dann wachten wir auf und die Tüten waren noch da. Niemand hatte sie mitgehen lassen. Wäre vielleicht besser gewesen. Mann, haben wir ein Schwein gehabt. Stell dir vor. Hab ich gerade. Dann hätten wir die Sache bei Starbucks heute Abend vergessen können. Willst du immer noch zu Starbucks? Klar. In Georgetown kennt uns kein Mensch. Wir gehen in aller Ruhe zu Starbucks, spazieren rein, lassen uns die Kohle geben und verschwinden. Es ist 7:30. Müssten wir jetzt los. Und wir sind gegangen. Am Union Station machten Privatdetektive Jagd auf 3 Nigger. Hier werden die Detektive nach Fangprämien bezahlt. Wer hier klaut, muss echt blöd sein. Los, das ist unsere Bahn. Nix wie rein. Halt, steig da nicht ein. Nicht in den Zug, steig da nicht ein. Was war denn los? Sag mal, spinnst du? Und wie du aussiehst. Weiß wie eine Wand. Er war drin, Mann. Der Kerl, dem wir in Chinatown den Stoff gebracht haben. Er hat mich gesehen. Na und? Was heißt das schon, er hat dich gesehen? Haben sie dir bis Sonntag Zeit gegeben oder nicht? Zeit? Was heißt das wohl, wenn einer mit dem Finger einen Strich über seine Kehle zieht? Ha? Was heißt das wohl? Du meinst... Genau so. Oh, shit, Mann. Ich bin tot. Ich brauche das Geld. Unterwegs haben wir nicht gesprochen. Ich habe gewusst, was John denkt. Er hat nur noch an das Geld gedacht. Und was sie mit ihm machen, wenn er es nicht bringt. Und ich dachte, dass ich ihm helfen muss. Bis wir bei Starbucks ankamen. Willst du wirklich reingehen? Willst du? Ich muss, Mann. Oder hast du Lust, bei meiner Beerdigung dabei zu sein? Kannst ja abhauen, wenn du die Hosen voll hast. Na gut. Dann gehen wir jetzt rüber und schlendern an Starbucks vorbei, um die Lage zu peilen. Niemand mehr drin. Bloß Katie an der Kasse. Und wer sind die Kerle, die vor dem Tresen rumstehen? Ach, das sind bloß David und Emory. Hast du gesehen? Hinter dem Starbucks liegt eine Schule. Da ist bestimmt keiner drin. Und davor steht nur ein einziges Auto. Und das gehört Katie. Verdammt, da kommt noch jemand. Geh einfach langsam weiter. Manche Leute können eben ohne Kaffee nicht einschlafen. Hauptsache, die schließen nicht ab. Da, er kommt raus. Los, wir gehen rein. Und lass den Revolver stecken, bis wir drin sind. Bleib hinter mir. Kapiert? Ich bin ja nicht blöd. Johns Stimme klang komisch. So, als ob sie zittert. Meine Beine gehen automatisch hinter John her. Schweiß läuft mir den Rücken runter. Sie sehen uns entgegen. Kleines Gesicht von Katie. Schwarzes Gesicht von Emory. David blass. Sie haben nicht damit gerechnet, dass noch jemand kommt. This court is now in session. Will the defendant please rise? State your name for the court. Red Bull. Den Namen hat mir mein Alter gegeben. Ich will Ihnen was sagen. Er glaubt mir nicht. Sam hält mich für dumm. Ist blind, kann nichts lesen, im Fernseher nichts erkennen und will nicht glauben, was ihm Leute erzählen, die ihre Augen noch im Kopf haben. Will mir sagen, was in der Welt los ist. Ich hatte es satt. Sein Gerede. Ich will Ihnen was sagen. Dumm. Er glaubt mir nicht. Sam hält mich für dumm. Ist blind, kann nichts lesen, im Fernseher nichts erkennen und will nicht glauben, was ihm Leute erzählen, die ihre Augen noch im Kopf haben. Will mir sagen, was in der Welt los ist. Ich hatte es satt. Ein Gerede. Dumm. Wer hier wohl dumm ist. Und als ich abends nach Hause komme, hat mich zuerst vor den Kasten gesetzt und mich informiert. Ich wollte nicht blind durch die Gegend laufen, wie der alte Mann auf meiner Veranda, der mein Essen isst, weil er sich selbst keins kochen kann und mir erzählen will, dass er besser in der Welt Bescheid weiß als ich. Und am Morgen bin ich in die Kirche, wie jeden Sonntag. Und wie ich zurückkomme, liegt Red Bull nicht im Bett, obwohl Sonntag ist. Und in der Küche fehlt eine Menge Zeug. Es ist irgendwas los, aber ich weiß nicht was. Und ich gehe auf die Veranda und frage den alten Mann, was los ist. Ich hörte sie an mir vorbeilaufen. Sie rannte in sein Zimmer. Sie hatte endlich begriffen, dass etwas geschehen würde. Da habe ich angefangen, mit ihr zu reden, damit sie ruhiger wird. Komm, setz dich zu mir, Tochter. Ich habe keinen Hunger, habe ich gesagt. Ich habe ihn gehört heute Nacht. Dein Sohn war hier und der hatte seinen weißen Freund dabei, den der immer Hunger hat. Sie sind weg. Es hat keinen Sinn zu jammern. Hör nicht auf die Sirenen, Mom. Du weißt nicht, auf wen sie Jagd machen, das habe ich gesagt. Sei ruhig, Tochter. Woher willst du wissen, dass etwas Schlimmes passiert ist? Setz dich zu mir, Mom. Erzähl mir von Starbucks, Mom. Von Katie, von Emery und von David. Hör nicht auf die Sirenen, Mom. Mom, erzähl mir von ihnen. Sei ruhig, Tochter. Woher willst du wissen, dass etwas Schlimmes passiert ist? Setz dich zu mir, Mom. Erzähl mir von Starbucks, Mom. Von Katie, von Emery und von David. Mom, erzähl mir von ihnen. Wir gehen rein in den Starbucks-Shop. Ich hinter John her. Die Tür geht auf. John sagt, nehmt eure Hände hoch. Es passiert euch nichts. Wir wollen nur $200. Da sehe ich, dass Katie mich erkannt hat. Lass doch den Quatsch, Jungs. Was soll der Unsinn? Was ist so komisch, hä? Was ist so komisch? Hände hoch und $200. Und die hier sind geladen. Das ist Dirk Bull, David. Das ist der Sohn von Mom, der in die Decke geschossen hat. Geht kein Blech. Das Geld her, los. Wir wollen hier keine Wurzeln schlagen. Schließ die Tür ab, komm. Und ihr lasst die Hände oben. Das Geld ist schon im Safe. Ich kann da jetzt los, nicht mehr... Los, zum Safe, zum Safe. Mach ihn auf, beeil dich. Was ist los? Warum macht sie nichts? David, sie soll die Zahlen holen. Die hat sie im Kopf. Sie hat die Zahlen im Kopf. Man kann euch im Schaufenster sehen. Los, bring sie alle hierher. Und du mach endlich den Safe auf. Hände wieder hoch. Los. Geht das Ding bald auf? Emery. David, hör zu. Wir wollen nur $200. John braucht nur... Die Tür geht nicht auf. Hört ihr? Der Safe. Die Tür geht einfach nicht auf. Wenn eine falsche Zahl eingestellt ist, dann gibt es ein Sicherungssystem. Man kommt erst in 10 Minuten wieder ran. Scheiße. Begreifst du? Wir kriegen das Geld nicht und die wissen, wer wir sind. John! Nicht! John! Das können wir nicht! Begreifst du denn nicht? Die wissen, wer wir sind. Wir müssen hier weg. Wir können nicht mehr warten. Wir müssen sie umlegen. John schießt 5-mal auf Katie. Ich schieß 3-mal auf Emery. Er liegt in der Tür. Ich schieß 1-mal auf David. Er legt sich auf die Beine von Emery. Sie sind tot. Sie sind alle tot. Wir haben geschossen. Sie hat die Zahl falsch eingestellt und wir haben geschossen. Und ich dachte, warum haben wir denn geschossen? Wir gehen über die Straße. Niemand ist zu sehen. Feine Gegend da. Der Parkplatz gegenüber ist leer. Schönes Tor haben sie für den Parkplatz gebaut. Es ist sehr warm. Vor Gericht. Hörspiel von Doris Gierke. Es sprachen Red Bull, August Diehl. Sam, Gerlach Fiedler. Mom, Monika Bleibtreu. John, Sebastian Weber. Laredo, Nick Tietgens. Laredos Bruder, Ronny Dörfler. Kipland, Bano Diop. Jesus, Jonas Graf. Katie, Maria Freidachs. Emery, Frank Stöckle. David, Alexander Schumacher. Musik und Gesang, Frank Stöckle. Technische Realisation, Christian Künke und Kerstin Heikamp. Regieassistenz, Gabriele Roche. Regie Alexander Schumacher. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandradio Berlin aus dem Jahre 2000.